Also, wenn ihr Mackie Messer in den nächsten Tagen seht, lauft ihr zum nächsten Konstabel und zeigt ihn an. Dafür bekommt ihr 10 Schillinge. Aber werden wir ihn denn sehen? Wenn die Konstabler hinter ihm her sind, wird er sich doch nicht mit uns seine Zeit vertreiben. Ach, ich sag dir, Jenny, und wenn ganz London hinter ihm her ist, Mackie ist nicht der Mann, der seine Gewohnheiten deswegen aufgibt.